Jawohl, wie wir noch klein waren, hab ich im Radio gehört und bin gleich von der Autobahn nach 30 Jahren zurückgekehrt. Zurück in dies verdammte Gaff, aus dem ich floh. Ich sage dir, bloß raus, bloß weg von diesem Mief, aus brauner Kacke, Russ und Bier. Bloß raus aus dieser Enge, wo die Stimme nur noch krächzen kann, beim Schlagen, Schmatzen, Seufzen, Schreien, von unten, oben, neben. Im Westen stand der Horizont, vom Gaskessel bis zum Schacht 2. Dahinter fing die Träume an, und wer dahin kam, der kam frei. Von weitem denkst du, ist der Ort genau wie damals unrasiert. Dann siehst du, so wie alles ist er rund erneuert und saniert. Die Spuren sind verwischt, wie überall in unserem deutschen Land. Der bunt beflaggte Supermarkt, da wo das Außenlager stand. Ein Abenteuerspielplatz gibt's am Bahndamm, wo kein Zug mehr fährt. Die Unterstadt zur Oberstadt ist durch die Schnellstraße versperrt. Die Kids stehen vor McDonald's und sie warten, dass etwas passiert. Zu Schmuddelkinderliedern von der NDW-Band abkassiert. Wo früher unser Bolzplatz lag, die Hochgarage aus Beton, dahinter war doch, warte mal, war da nicht Schmantopfs Waschsalon? Stand da nicht der Holunderstrauch am Schuppen bei der Schreinerei? Da hab ich es mir selbst gemacht, an Anna dachte ich dabei. Und später lag da Hansi Schmidt, die Beine weg, den Kopf verrenkt, die Bombensplitter-Sammlung hat mir seine Mutter dann geschenkt. Und unter dem Holunderstrauch für 22 Chesterfield hat Sergeant Bob aus Tennessee an Annas Brust und mehr gespielt. Ich mach den alten Stadtrundgang und warte, dass mich einer grüßt. Warum nicht Fiemann Ronsdorf da und nicht die scharfe sogar Dritsch? Warum drehen die an Stratmannseck auf unseren Pfiff sich nicht zu mir? Warum sagt Fenne Spurmann nicht nach Frenzken Bisse wieder hier? Und erst am Tresen unserer Kneipe, die heißt jetzt Old Germany, als Eugen fragt, ob ich nicht doch der Sohn vom Schäfer August bin. Da merke ich, ich habe da die falsche Nummer angewählt und hab die 30 Jahre nicht und mein Gesicht nicht mitgezählt. Adieu, du renoviertes Kaff, da wo man herzlich lacht, weil man die ausgeschlagenen Zähne jetzt sofort in Gold ersetzen kann. Ich hänge trotzdem noch an dir mit unerhinnen Schumetit. Da träum ich dich zurecht in mir, da lebt mit langs den Rück so hin. Da lieg ich unterm Holderstrauch mit Anna und ich streichle sie. Und sie ist heiß und liebt mich mehr als Session Bob aus Tennessee. Ich heb den Horizont vom Schacht zum Gaskessel so mit der Hand. Dann träum ich, ich bin sogar im Vater- oder Mutterland.